herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 32, 2014, wenn Unrecht zu Recht wird. Ja. Kennt ihr Bertolt Brecht? Was glaube ich, ja? Den Spruch, ja? Wenn Unrecht zu Recht wird, ja, dann wird Widerstand zur Pflicht. Mhm. Glaub, das können wir uns langsam mal so hinter die Ohren schreiben, so langsam. Ja. Obwohl es jetzt nicht speziell auf ein Thema zugeschnitten ist, ist es eigentlich symptomatisch für diese Woche, ja, was so passiert ist, im Webbereich auch. Ja. Was interessant ist, was sehr, sehr interessant war, fand ich, dass bei Gmail sich einiges offenbart hat, ja. Was man erstmal, ja, sag ich mal, durchaus in Kauf nimmt, aber dann durchaus Fragen aufwirft, ja, was das dann für Konsequenzen hat. Ja. Im Prinzip müsste man sagen, Google hat letzte Woche eine gute Tat vollbracht. Ja. Sie hat nämlich einen, ja, sagen wir mal, Menschen auffliegen lassen, der mit Kinderporno zu tun hatte. Der hat nämlich über Gmail offenbar Bilder gespeichert und offenbar auch verschickt. Ja, wird alles noch geprüft, ist alles jetzt noch nicht offiziell so festgestellt worden, aber so die ersten Berichte von der Polizei lassen das eben zu, dass da eben genau das passiert ist. Und da sind sich eigentlich fast alle einig, das ist ja mal was Gutes. Ja. Es bleibt allerdings eine Frage offen, beziehungsweise im Gegenteil, es gibt sogar noch mehr Fragen erschienen auf der Bildfläche. Was heißt das denn jetzt? Immerhin hat Gmail diese Mails gescannt nach solchen Bildern. Ja. Auch wenn, da sind sich fast alle Experten einig, das mit einer speziellen Software passiert, die lediglich die Hashes von Bildern vergleicht. Und diese Bilder sind ja quasi Standardbilder, die in dieser furchtbaren Szene eben mal rumgehen. Und diese Hashes, die sind gespeichert offenbar in einer Liste. Und das Programm vergleicht quasi oder errechnet sozusagen den Hash aus der Bilddatei und vergleicht ihn dann. Und falls da ein Treffer drin ist, dann wird eben offenbar Google informiert und Google ist dann auch laut Gesetz eben verpflichtet, ebenfalls die Behörden dazu informieren. So, nun, das mit den Hashes scheint in den meisten Fällen gut zu sein. Auch da ist wieder diese schwammige Aussage. Die Erkennung funktioniert sehr, sehr gut und ist fast, also obwohl diese Aussage nochmal getroffen wurde, fast perfekt. Die funktioniert also sehr, sehr gut und Fehltreffer sind quasi sehr selten. So, sehr selten. Aber sie kommen offenbar vor. Das heißt, dass jemand vielleicht beschuldigt wird, wo überhaupt gar nichts damit zu tun hat. So. Das ist auch kein System, wo eben die Bilder jetzt so analysiert, da ist dieses Motiv drauf und so. Nein, nein, das sind schon Hashes, ja, also das heißt ausgerechnete Sachen. Und auch wenn die sicher sind, kann dann natürlich auch mal was passieren. Ist aber auch nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist, die Daten, die abgespeichert sind bei Google oder die über Google Mail laufen, über Gmail, die werden systematisch gescannt. Und wer kann garantieren, dass beispielsweise die NSA nicht auch noch nach ganz anderen Sachen sucht? Nach Kinderporno suchen die offenbar nicht, ja, auch wenn sie das vielleicht mal gesagt haben, sondern die suchen dann nach was anderem. Was für Hashes sind dann noch in welchen Datenbanken? Ja, der Mechanismus ist ja offenbar vorhanden, der wird auch eingesetzt, das hat dieser Vorfall jetzt bewiesen. Und damit sind die Daten natürlich nicht mehr sicher. Ja. Also hier in diesem einen Fall, traut man sich natürlich kaum was dagegen zu sagen, weil das war ja gut so. Ja. Aber es ist eben so, dass die Daten nicht sicher sind. Sie sind nicht sicher. Das müssen wir uns jetzt endlich mal eingestehen. Das ist quasi der letzte Beweis dafür, ja, dass die E-Mails bei solchen Providern in den USA, Gmail, Microsoft, komme ich gleich noch dazu, nicht sicher sind. Überhaupt nicht sicher. Auch Microsoft scannt Mails, ja, und da kann ich nur dazu sagen, so viel zu der der Sache Scroogled, ja, Microsoft hat ja mal so eine Kampagne auf den Weg gebracht, Scroogle, you are Scroogled, das heißt, wenn man also bei Google ist, ne, dann ist man vergoogelt, ja, kann man es übersetzen, aber weil ja da zum Beispiel gescannt wird, die Nachrichten, um auch Werbung, ja, einzublenden. Und da hat Microsoft gesagt, das sei ja ganz, ganz schlimm, ja. Aber in der Tat ist es so, dass dieses Scanning von den Mails genau wie dieses Scannen nach den Fotos eben auch maschinell basiert. Da sitzt niemand da, wo sich die Mails durchliest, sondern das ist eben ein Algorithmus, der dann entsprechend Alarm schlägt, ja. Auch hier ist natürlich dann aber auch die Sache, und das hat Microsoft jetzt auch hier zugegeben, ja, und da gibt es auch einen Fall dazu, dass eben auch Microsoft die Mailkonten da scannt. Fertig. Da gibt es überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das ist der Beweis. Ja. Die Software nennt sich übrigens PhotoDNA, wurde auch von Microsoft 2009 entwickelt, ja. Und das Programm wird auch bei Google und bei Facebook eingesetzt, ja. Und damit kann dann eben sowas aufgespürt werden. Wie gesagt, das ist die offizielle Sache, das ist gut, da kann man kaum was dagegen sagen, ja. Aber prinzipiell ist das nicht akzeptabel. Ich sag's ganz einfach, nicht akzeptabel, weil eben da auch andere Daten oder weil eben die persönlichen Daten durchgescannt werden. Wenn jemand hier in meinem Briefkasten, ja, wenn hier jemand kommt, egal von welch, ob von einer Firma oder vom Staat, der darf nicht meinen Briefkasten aufmachen, meine Post lesen und sagen, ja, okay, hier, das machen wir ja nur aus Sicherheitsgründen, weil es könnte ja ein Verbrechen passieren. Ja, tut mir leid, es geht nicht. Man hat einen Schutz. Und dieser selbe Schutz muss eben auch für Mails gelten. Die deutschen Mail-Provider haben sich indessen gemeldet und haben gesagt, dass sie angeblich nicht scannen. Ja. Ich kann den Wahrheitsgehalt da nicht kontrollieren, weil natürlich sind hier die Konkurrenz wie Deutsche Telekom, Web.de und GMX, ja, die sind da natürlich schnell da zu sagen, ja, aber wir machen das nicht, wir scannen nicht, ja. Also sie haben gesagt, die E-Mail-Anbieter, also Deutsche Telekom, Web.de und GMX, dass sie nicht auf illegale Inhalte wie Kinderpornografie scannen, ja. Schon allein der Satz ist ja schon implizierend, ja. Sie scannen nicht auf illegale Inhalte. Und das ist richtig so, dass nicht gescannt wird auf illegale Inhalte, weil meiner Meinung nach ohne eine richterliche Genehmigung darf eigentlich überhaupt nichts untersucht werden, schon gar nicht von einer privaten Firma. Was soll denn das? Hier werden Gesetze unterwandert, unterhöhlt, auch wenn man hier in diesen Fällen, ja, mit Kinderpornografie eben dann doch schlucken muss und denken, ja gut, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht, dass es passiert, aber wenn wir so anfangen zu denken, ja, dann können wir unsere Privatsphäre gleich ganz abschaffen, ja, und dann können wir gleich unsere Briefe, und damit meine ich auch offline, also nicht nur Mails, sondern auch eben normale Briefe, hier beim Staat über eine Stelle laufen lassen, wo alles geöffnet wird und alles durchkontrolliert wird. Man hat ja nichts zu verbergen, ne? Ja, das hört man immer wieder. Und dann ist gut. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was dann auch Sicherheit und ja, sagen wir mal, Demokratie unterstützt. Ja, im Gegenteil. Das ist wie bei allem im Leben. Es muss auch Unsicherheiten geben. Ja. Diese Unsicherheiten, die nennt man Freiheit. Ja, so ist es. Also wie gesagt, gesagt wird hier von den deutschen Mail-Anbietern, dass nicht gescannt wird. Wie das einzuordnen ist, weiß ich nicht. Fakt ist ja, dass auch bei diesen Anbietern einen Spam-Filter gibt. Ja, Spam-Filter. Und deswegen müssen die Daten eigentlich zumindest in gewissen Grenzen ja auch untersucht werden. Ja. Schon könnte man den Spam nicht rausfiltern. Ein anderer Weg geht übrigens, sind übrigens Anbieter wie Posteo. Ich weiß nicht, ob Mailbox.org das genauso macht, kann es nicht sagen. Aber bei Posteo ist es zum Beispiel so, dass es deswegen, weil die Firma gar keinen Zugriff auf die Daten hat im Prinzip, ja, und eben nicht scannen kann, und auch die Daten im verschlüsselt auf den Servern liegen, wobei die natürlich den Schlüssel haben, das ist also keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber zumindest mal eine normale Verschlüsselung. Deswegen wird hier nicht gescannt, auch nicht für Spam. Und deswegen gibt es auch keinen Spam-Filter. Stattdessen greift Posteo auf Listen zurück, ja, von bekannten Spam-Servern. Ja, die sind alle gar gesperrt. Wenn man einen, wenn man dann zum Beispiel von einem solchen Server Nachrichten aber bekommen will, der eingestuft ist als Spam-Server, dann kann man den auf die Whitelist setzen, ja, oder eine spezielle Adresse auf die Whitelist setzen und dann ist es doch möglich. Ja. Also von daher ist das aber der einzige Weg zu sagen, okay, da werden die Mails auch tatsächlich nicht gescannt, denn wenn sie nicht gescannt werden, dann kann es auch keinen Spam-Filter geben. Ja. Also von daher halte ich die Aussage schon so ein bisschen für schwammig. Ja. Mag zwar sein, dass hier keine Scans gibt für Werbezwecke und auch keine Scans nach illegalen Inhalten, aber ein grundsätzlicher Scan, zum Beispiel nach Spam, muss es ja dann offenbar auch geben. Ja. Wenn der Benutzer das will. Ja. Ich glaube, bei allen Anbietern ist der Spam-Filter auch abschaltbar. Jo. Also gut, so viel zu dem Thema. Ich denke mal, wenn die deutschen Mail-Provider jetzt das nur sagen, ja, und trotzdem scannen, dann würde ich Ihnen empfehlen, das ganz schnell einzustellen, dieses Scannen. Ja, denn Datenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff macht klar, dass Scannen von E-Mails ein Grundrechtseingriff ist. Da kann ich nur voll und ganz zustimmen, das ist das, was ich auch gesagt habe. Ja. Hier auf einem Artikel auf Heise steht, dass automatische Durchsuchung von E-Mails nach illegalen Inhalten greift aus Sicht der Bundesdatenschutzbeauftragten in die Rechte der Nutzer ein. Ja. Und sie sagt dann auch eben wörtlich, die inhaltliche Auswertung von E-Mails stellt zweifelsfrei einen nicht unerheblichen Grundrechtseingriff dar. Ja. Und das muss da einen Hut ab vor Andrea Vosshoff, das hat's richtig, das sieht sie meiner Meinung nach richtig. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Grenzen nicht überschreiten, koste es, was es wolle. Der Preis der Freiheit ist eben mal auch recht hoch. Ja? Und Freiheit mit hundertprozentiger Sicherheit, das gibt's nicht. Und was hier also diese Tendenzen, die es momentan gibt, ja, immer mehr im Vorfeld schon versuchen, alles zu kontrollieren, das führt eben dazu, dass im Endeffekt dann die Freiheit so weit darunter leidet, dass wir hier diese dann letztendlich auch verlieren, und zwar komplett verlieren. Und man muss immer aufpassen, ja. Die Freiheit zu verlieren ist ziemlich einfach und geht ziemlich schnell. Ja. Aber die wieder zurück zu erobern, das ist ein langwieriger und fast aussichtsloser Kampf, wie man in der Geschichte immer und immer wieder gesehen hat. Gut, damit lasse ich mal bei dem Thema jetzt bewenden. Es wird sicherlich noch für Aufsehen sorgen nächster Zeit, denke ich. Aber ich weiß nicht, wie oft ich es schon gemacht habe in der Rios-Wochensicht, aber immer und immer wieder gibt es ja aktuelle Anlass dafür. Zu eurer eigenen Sicherheit nehmt GBG, KNU-PG, verschlüsselt eure Mails, verschlüsselt alle eure Daten, ja, und damit seid ihr dann aus dem Schneider, ganz einfach, ja. Da können die Provider machen, was sie wollen. Die können gegen Gesetze verstoßen, ja. Die NSA kann euch abhören, das ist alles vollkommen egal. Denn die Daten oder die Verschlüsselung mit GBG, zum Beispiel beim 4096-Bit-Schlüssel, ist sehr, sehr, sehr hoch. Das wäre ein unglaublicher Aufwand, den keine private Firma betreiben kann, ja. und die NSA vielleicht nur betreiben würde, wenn ihr ja mehr gesucht wird, als Osama Bin Laden gesucht wurde. Ja, das ist kein Witz, also das könnte man so auch einfach nicht machen. Da müssten die schnellsten Rechner der Welt zusammen im Netzwerk vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre rechnen, um euren Schlüssel zu entschlüsseln. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, über Hintertüren quasi an eure Daten da ranzukommen. Natürlich, klar. Aber trotzdem ist die Verschlüsselung in den meisten Fällen, in fast allen Fällen, absolut ausreichend und sicher genug, dass ihr, dass euch sowas kalt lassen kann. Ja, wenn ihr sagt, okay, dann soll der Anbieter eben meine Mail scannen. Ja, macht nichts, weil außer Datenmüll können die nichts sehen. Gut, GnuPG installieren, nutzen, freuen und den Stinkefinger der NSA zeigen. Ganz einfach. Und den datenhungrigen Unternehmen. Doppelstinkefinger. Puh, tja. Freiheit ist so eine Sache. Im Computerbereich ist sie ja schon fast verdrängt. Ja, überlegt, wo Angriffspunkte überall sein können. Vor zwei Wochen gab es ja dieser theoretische Bad USB-Angriff. Ja, mittlerweile ist immer noch nicht großartig das, also letztendlich geklärt. Ja, deswegen gibt es eigentlich nichts Neues dazu zu sagen, außer dass es schon absehbar ist, dass die Presse das natürlich mal wieder ein bisschen übertrieben hat. Ja, zum Beispiel heißt dort, Linux-Computer seien nicht davor sicher, denn das funktioniert auf dem Linux-Rechner genauso wie auf einem Windows-Rechner. Es ist nur bedingt richtig, weil erstmal hat man auf einem Linux-Rechner nicht grundsätzlich die gleichen Rechte, ja, als normaler Benutzer wie auf einem Windows-System. Zweitens muss die Software, die dann aktiviert wird durch diesen USB-Stick, auch dann auf Linux funktionieren. Und das ist eben so einfach nicht zu bewerkstelligen. Bedeutet auch, dass es dann eben unwahrscheinlich ist, da ja, sagen wir mal, die Angriffsfläche bei Windows-Systemen eben wesentlich größer ist. Deswegen ist es zwar denkbar, dass jemand eine Windows-Routine dort einschleust, aber ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand eine Linux-Routine einschleust. Beides zusammen, wie es geheißen hat, gleichzeitig implementieren, das halte ich auch für nur bedingt durchführbar und würde auf Probleme stoßen. Und zu guter Letzt, bei den meisten Linux-Systemen kann man recht einfach erkennen, ob das eingesteckte Gerät sich als Tastatur authentifiziert und dann noch ein Drive einbindet. Oder ob das nur ein Drive ist, das sich da einbindet, ja. Also jeder halbwegs versierte Linux-Nutzer kann das also mit relativ wenig Aufwand herausbekommen, ob das Device sich da als Tastatur mit reinklingt oder nicht. Ja. Gut, wie gesagt, ist noch letztendlich noch gar nichts hundertprozentig untersucht. Presse macht halt gerne mal einen Hype, ja, genau wie mit diesen russischen Hackern, ja. Früher waren es einfach nur Hacker, ja, jetzt sind es schon russische Hacker, ja, und das noch über einen Zeitraum gesammelt von was weiß ich wie lange. Wie machen die das eigentlich fest, ja, von der russischen IP? Oh ja, das können auch Amerikaner sein, die eben über Russland gehen, über russische Server gehen. Das ist gar nicht so so selten. Das ist eigentlich ein normales Vorgehen, dass man über fremde Server geht, wenn man versucht, irgendwelche Systeme zu hacken. Ansonsten hat dann die CIA oder BND gleich am Arsch. Sondern man startet eben die Angriffe über andere Server, über andere Systeme, und da, klar, da bietet sich natürlich so Russland an, ja, auch China bietet sich dazu an. Aber auch Systeme oder Service-Dienstleister in den USA sind davon als manchmal betroffen. So kam zum Beispiel jetzt auch heraus, dass Chinesen oftmals amerikanische Server benutzen, um Hack-Attacken durchzuführen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie wurde denn die Nationalität der Hacker festgestellt? Die russischen Hacker. Ja? Also wie gesagt, eine IP mag ja sein. Ja? Die russischen Hacker. Hat man die alle kontrolliert? Hat man den Pass eingefordert? Ja, dass es auch Russen sind, ne? Ja, ja, der ist also so durchsichtig, das ist einfach nur wieder eine neue Möglichkeit gewesen, hier auf diese Anti-Russland-Welle gerade mitzureiten. Deswegen waren es jetzt eben russische Hacker. Ja. Ja. Gut, während die amerikanischen Verbrecher, Menschenrechtsverbrecher bei der NSA dann Agenten genannt werden. Naja, okay, egal. Gut, auf jeden Fall ist es nicht so einfach, so ein System abzusichern. Wie gesagt, Bad USB ist so eine Sache, wenn's eben auf die grundsätzliche Hardware geht, dann wird's kritisch und immer wieder problematisch, auch bei Leute, die eben freie Software unterstützen, ist das BIOS. Ja. Das BIOS ist so noch die letzte Bastion, die vehement verteidigt wird. Alles andere kann man schon mit Open Source machen. Also man hat absolut freie Software, freie Systeme, genug Linux-Distributionen, die wirklich darauf achten, dass absolut keine unfreien Treiber, keine unfreie Software genutzt werden. Ja, ganz wichtig für manche. Aber beim BIOS, das ist so ein Problem. Da kauft man sich einen Computer und dann ist das BIOS drin. Ja, und da gibt's kaum Alternativen. Es gibt allerdings ein Projekt, ja, das nennt sich Libreboot. Und das hat sich zur Aufgabe gemacht, für Computer ein freies BIOS anzubieten, das man flashen kann und das dann eben die Rechte von einem Menschen respektiert und eben als freies System da agiert und dann eben auch die Sicherheit bringt, dass im BIOS keine Schadsoftware oder keine Spyware, im wahrsten Sinne des Wortes Spy, where, ja, drin ist und irgendwie Schnittstellen liefert zu Geheimdiensten oder ähnliches, schon vom Booten ab. Nur das einzige Problem ist, dass es momentan eben noch für wenige Computer nur verfügbar ist. Das Problem ist natürlich deswegen so schwierig zu lösen, weil es für jede einzelne Hardware müsste da eben dieses BIOS geschrieben werden und verteilt werden. Und das ist schon ziemlich mühselig. Deswegen gibt's momentan nur wenige Systeme da, die von diesem Libreboot unterstützt werden. Aber es ist langsam aber sicher am florieren, dieses Libreboot. Ich hoffe, dass es sich verstärkt. Momentan gibt es Versionen für den X60 Laptop von IBM ThinkPads, ja, also das ThinkPad, dann das ThinkPad T60, dann das X60 Tablet mit Digitizer und einigen Modellen von einem MacBook 2,1. Ja, dass die gleichen Chipsätze benutzt wie das X60. Ihr seht aber, wo das Problem eben liegt. Bisher eigentlich diese X60-Hardware von IBM, das ist das, was unterstützt wird. Es gibt übrigens, falls ihr das Projekt auch unterstützen wollt, bereits hier Möglichkeiten, wenn ihr also ein Libreboot X16, also den X60 Laptop bestellen wollt, um eben dieses Libreboot-Projekt zu unterstützen, könnt ihr das machen. Ja, ich habe hier den Artikel verlinkt. Dort findet ihr dann auch den Shop-Link zu den Geräten. Leider ist die Hardware-Erstattung also von vorgestern, aber für, sag ich mal, bestimmte Anwendungen, wo Sicherheit eben extrem wichtig ist, da denke ich, ist zum Beispiel so ein 3 GB Rechner mit 320 GB Festplatte durchaus ausreichend, zumal man ja auch externe Platten einschließen kann noch. Das Ganze gibt es auch mit SSD, Laufwerk, 3 GB RAM beispielsweise, 60 GB SSD. Gibt's aber auch schon ab 1 GB RAM mit 60 GB Festplatte. Und dann kostet das Ganze 198 Pfund. Ja, ja, ich weiß, das ist schon happig. Ja. Ja, Aber dennoch denke ich, dass man, wenn man einen Sicherrechner haben will, auch dann das durchaus machen kann. Übrigens, mir ist so eingefallen, da werde ich vielleicht noch einen Artikel drüber schreiben, vielleicht gibt es dann bald ein Revival von alten Rechnern, ja, so ein alter Amiga beispielsweise, der ist absolut abhörsicher, ja, hundertprozentig, weil er auch schon mit Systemen arbeitet, die nicht mehr groß unterstützt werden, kaum noch, also die Floppies mit dem Format sowieso nicht. Und da ist also schon eine interessante Sache. Oder ich arbeite auch dran, ein kleines Konzept zu entwerfen für einen Offline-Rechner, der also quasi günstig zusammengebastelt werden kann, aber auch offline bleiben soll, außer am Anfang eben, um möglichst aktuell das System drauf zu installieren. Das Gute dabei ist, dass man danach eben auch tatsächlich als Offline-Rechner absolut sicher sein kann, dass da keiner drauf zugreifen kann, ja, indem man einfach dann die entsprechenden Systeme deaktiviert und auch dann eben zum Beispiel keine Netzwerkkabel etc. anschließt oder das und das Wi-Fi komplett deaktiviert. Natürlich mag das erstmal lächerlich erscheinen, dennoch ist es als System, auf dem hochbrisante Daten beispielsweise verarbeitet werden müssen, exzellent. Diese Daten können dann ausgetauscht werden an einen Rechner, wenn man die online bringen will, über verschiedene Möglichkeiten. Ob USB-Sticks noch eine gute Idee sind, weiß ich nicht, ja. Sicherlich werden die dann nicht an dem Computer infiziert, könnten aber an einem anderen Computer infiziert sein, aber wie gesagt, da müssen wir abwarten. Eine sichere Möglichkeit ist jedoch das Brennen eines CD-Rohlings, CDR, ja. Damit ist es nicht mehr möglich, die Daten zu verändern oder mit diesen Daten, mit so einer CD, die auf einem anderen Computer eingelegt worden ist, andere zu infizieren, das muss man bedenken und damit hätte man ein relativ sicheres System. Wie gesagt, ich klemme mich daran, ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu, versprechen kann ich es nicht, weil bei mir werden die nächsten Wochen ziemlich hektisch, aber es wird auf jeden Fall ein Bericht kommen. Spätestens im September stelle ich euch das mal vor und mal sehen, was ihr dazu sagt. Gut, Nachtrag noch, ich habe ja berichtet und auch einen Artikel darüber geschrieben, wie die US-Industrie momentan in Bedrängnis kommt und wie eben zum Beispiel auch die EU diese Chance nutzen könnte, um die Web-Dominanz der USA zu brechen. Durch die Gerichtsentscheidung, die gefallen ist, ist zwar noch nicht endgültig, aber die war schon mal sehr, sehr ernüchternd, dass eben amerikanische Firmen die Daten der US-Regierung zur Verfügung stellen muss, unabhängig davon, auf welchem Server in der Welt die Daten gespeichert sind. Das heißt, AD, sichere Microsoft Cloud in Deutschland, ja, kann man vergessen. Wenn die US-Regierung will, muss Microsoft die Daten an die Regierung herausgeben, egal auch wenn die Server in Deutschland sind. Von daher ist die Werbung dann eben nicht mehr haltbar. So, wir speichern ihre Daten auf deutschen Servern, ja, ist irrelevant, weil deutsches Recht offenbar in den USA nicht anerkannt wird. Das heißt also, die einzige Möglichkeit ist eine deutsche Firma, die auf deutschen Servern speichert, nur die fallen auch unter deutsches Recht, ja, und deswegen ist es eben eine Chance auch für die Anbieter. Nur hier jetzt hat Heise einen Kommentar veröffentlicht, also nicht im Forum, sondern natürlich als Kolumne, hier, wie die USA ihre IT-Wirtschaft zerstören. Ja, also im Prinzip dasselbe, was ich auch letzte Woche gesagt habe, oder vorletzte Woche, dass eben hier die USA momentan dabei ist, ihre eigene IT-Wirtschaft zu unterminieren und damit aber eben Chancen eröffnen, für andere Länder diese Dienste abzulösen. Meiner Meinung nach müsste zum Beispiel auch ganz klar die Bundesregierung sagen, dass es nicht mehr empfohlen werden kann, dass wichtige deutsche Firmen beispielsweise ihre Daten auf oder mit US-amerikanischen Diensten hosten lassen, denn dadurch wird ja quasi die Wirtschaftsspionage legalisiert. Ja, denn die Rechte liegen dort dann immer. bei den Amerikanern, wenn es zum Wohl ist. Übrigens, dieser gleiche Statut gilt auch für die GCAQ in Großbritannien. Dort ist es sogar gesetzlich verankert, dass die Spionage zum Vorteil, auch zum wirtschaftlichen Vorteil, ja, explizit genannt, von Großbritannien erlaubt ist. Ja, also Großbritannien muss man dann auch ausklammern aus dem Vertrauen, wo man seine Daten speichern kann. Tja, gut, jetzt komme ich natürlich mal wieder zum ganz anderen Thema und das noch ohne Überleitung. Ja. Zum schönen Spiel, was ich wahrscheinlich schon seit vielen Jahren mache, ja, lange bevor es kommerziell wurde. Aber manchmal hat es das Kommerzielle auch einen guten Teil, nämlich beim Geocachen. Ja. Ich weiß, es gibt mehr Nachteile als Vorteile durch dieses Mainstream. Ja, also, früher war das Cachen schon einigermaßen gut. Heute kann man nicht unbedingt das immer sagen. Ja, aber trotzdem macht es noch riesen Spaß. Und ein Positives war einmal hier, was mir da Matt Spike geschrieben hat die Woche per Mail. Und zwar, dass es jetzt hier, dass dieser, wie heißt er nochmal, Jens Voigt. Ja, oder folgt, oder wie auch immer, ich kann nur den Namen aussprechen, dass der eben gesagt hat, dass er für seinen Abschied, ja, bei dem Rennen in den USA am 18. bis 24. August, dass er da jede Menge Geocoins drucken lässt, ja, also so, das sind so Münzen, die beim Geocaching als Wanderobjekt sind, also kein Tauschobjekt, ja. Also die darf man nicht behalten oder so. Aber dass die dann eben weiterreisen. Und die will er aussetzen in Geocaches, denn er ist ein begeisterter Geocacher. Und oder er sagt selbst, da ich ein großer Geocaching-Fan bin, habe ich ein paar spezielle Münzen drucken lassen auf den USA Bro Challenge 2014 Goodbye and Thank You Jens Voigt steht. Das hat er angekündigt. Und und er wird dies zusammen mit einigen anderen Dingen, zum Beispiel so Trikots und Tourstadtnummern so, während und nach dem Rennen eben verstecken und wartet dann auf die Geocacher-Flut, dass die diese finden auch. Ja. Leider wird einem das natürlich hier nichts nutzen, weil hört sich so an, als ob er die Dinger in den USA versteckt. Ja, okay, gut. Aber für die Geocacher in den USA dürfte es bestimmt sehr interessant sein. Ob sie jetzt unbedingt hier den deutschen Jens Voigt da frenetisch deswegen feiern. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber immerhin, ja, eine gute Sache ist es. Ich würd mir wünschen, dass er das auch hier bei uns tut. In Deutschland oder in Europa, weil hier dann doch die Geocaching-Szene ziemlich aktiv ist, ja. Irgendwie haben wir hier den schon längsten den Rang abgelaufen, glaube ich, den USA. Wikipedia zeigt die gelöschten Links, ja. Das Recht auf Vergessen ist Zensur. So sagen die klipp und klar. Und die Wikimedia Foundation steuert auch knallhart jetzt dagegen. Auch hier muss ich sagen, richtig so. Der Europäische Gerichtshof hat mit einer vollkommen unverständlichen Entscheidung ja verlangt, dass oder den Europäern das Recht auf Vergessen zugesprochen. Stattdessen werden aber wirklich nur den Suchmaschinen verboten, die Links anzuzeigen. Ja, die Inhalte selbst werden nicht verboten, können auch übrigens nicht verboten werden. Grundgesetz, ne? Ist halt doch noch nicht ganz so weit kaputt gemacht, dass man das noch verbieten kann. Aber die Links dazu kann man verbieten, weil es geht ja gegen die bösen großen Suchmaschinen. Ja. Aber auch Wikipedia ist davon betroffen. So wurde zum Beispiel eben Google Links zu einem Artikel auf Wikipedia gelöscht. Das heißt, wenn man danach sucht mit entsprechenden Keywords, wird kein Link mehr zu Wikipedia angezeigt. Wikipedia findet das nicht so gut, logischerweise. Deswegen hat Wikipedia auch eine Seite erstellt, auf dem aufgelistet wird, welche Links denn gesperrt wurden. Und damit ist natürlich gleich doppelt Genüge getan. Erstmal kann man das sehen, welche Artikel eben nicht mehr auffindbar sind. Das ist schon mal gut. Und zweitens eben, dass sie zum Beispiel bei Google nicht mehr auffindbar sind. Ach, das ist richtig. Und ich meine, es wäre nur gut und recht, wenn Blogger auch genau solche Links gezielt vielleicht auch mal nutzen, um da auch mal einen Artikel drüber zu schreiben auf den Blogs, ja. Ich kann nur sagen, wieder der Zensur, da muss man rechtzeitig dagegen einschreiten und notfalls auch dann eben so eine Entscheidung ad absurdum führen. Ja. Deswegen auch vielleicht hier da der Spruch hier vom Titel, ja, der dies wöchischen Ausgabe, ja, wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird's Widerstand zur Pflicht, ja, Bertolt Brecht nochmal, ne? Und ich glaube, das sollte man sich in unserer Zeit wirklich mal des Öfteren vorsagen. Ja, und naja, also bei der nächsten Meldung, ja, da fällt mir eigentlich nur dieses typische Simpsons Haha ein, ja, dieses Haha. Ne? Das geht nämlich darum, Russland hat dem Whistleblower Snowden, ja, weitere 3 Jahre Aufenthaltsgenehmigung jetzt verpasst. Das ist sogar noch ein Fortschritt. Vorher hatte ja einen begrenzten begrenztes Asyl gewährt bekommen. Jetzt hat er eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung für 3 Jahre. Das heißt, er darf theoretisch auch ausreisen und einreisen, wie es ihm gefällt. Ist natürlich gleich ein Argument der Bundesregierung weg, warum man ihn nicht einladen konnte, ne, zum NSA-Untersuchungsausschuss, vor dem NSA-Untersuchungsausschuss anzusagen, weil dann würde er ja seinen Asylstatus verlieren. Ja. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also es gibt jetzt von dieser Seite ja keinen Grund, ja, warum man Snowden nicht vor dem NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland anhören könnte. Alles andere sind nur Lügen und zeigt, dass Deutschland Angst vor den USA hat, vor den Folgen, und zeigt auch, dass offenbar die USA oder hinter vorgehaltener Hand eben auch Deutschland erpresst. So unter dem Motto, wenn ihr den anhört, ja, dann könnt ihr eure Beziehung mit uns vergessen. Ja. Tja, und natürlich hat man sich jetzt auch durch diese unsinnigen Sanktionen gegen Russland auch natürlich in eine ganz andere Situation manövriert, denn nachdem hier die Beziehungen zu Russland jetzt extrem gelitten haben, sind wir natürlich auf die Zusammenarbeit, auf die Lieferung von Produkten, von Gas auch teilweise und auch von anderen Sachen durch die USA noch abhängiger geworden, als wir eh schon sind. Das heißt, ja, man darf sich jetzt mit der USA nicht mehr verscherzen, sonst haben wir bald gar nichts mehr. Ja? Sonst geht bald alles in den Bach runter. Und da hat natürlich die deutsche Regierung sehr viel Angst dagegen, die Bundesregierung, und deswegen, tschau, wird das wohl nix, ja. Man kann mich gern eines Besseren belehren, das würde mich sehr freuen, aber ich glaube mal, dass die deutsche Regierung so feige ist und es nicht wagt, Snowden bei uns hier sprechen zu lassen, weil sie Angst hat, dass dann die USA Maßnahmen gegen Deutschland ergreifen. Gut. Wie auch immer, es ist schon eine Ironie, dass genau das Land, das vom Westen beschuldigt wird, momentan hier über die Stränge zu schlagen, dass genau dieses Land, Edward Snowden, das gewährt, wozu die ach so freie westliche Welt wohl nicht den Mut hat, ja, aus Angst vor den USA. Aber man sieht ja, ne, wohin das führen kann, ja. Man will ja auf einmal nicht so enden wie Russland jetzt und so diffamiert werden und mit US-amerikanischer Propaganda so kaputt gemacht werden, ja. Zumindest das Ansehen macht man damit kaputt, ja. Putin mag zwar darüber lachen können, aber Merkel könnte da nicht drüber lachen, wenn eine solche anti-deutsche Hetze in den USA gemacht würde, wie jetzt gegen Russland, ja. Ach, da könnte einem schon was einfallen, ne? Ja, ne? Weil wir haben ja auch ziemlich viel Dreck, im Keller, ja, und oder viel Leichen im Keller, ja. Manchmal hakt's so bei mir mit den Sprüchen, ja, weil die alle so ad absurdum geführt sind, ja. Aber die Leichen im Keller könnten die Amerikaner doch sehr schnell ausgraben, ja. Da gibt's so einiges, ja. Gibt zum Beispiel auch einige Fragen zum NSU-Ausschuss, ja, damit mache ich nicht NSA, sondern NSU, ja. Aber auch zum Beispiel die Mitarbeit des BND an diesen unglaublichen Spionagevorgängen, die die NSA macht in Europa. Auch das wäre vielleicht etwas, wo dann zufälligerweise an die Öffentlichkeit käme. Ne? Tja, Leute, vor ein paar Jahren hätte ich noch, oder letztes Jahr hätte ich noch gesagt, na, so eine Verschwörungstheorie, Kram, Dreck, das kommt nicht in meine Sendung. Ja, das ist an der Haaren herbeigezogen, aber tja. Manchmal zeigt sich eben doch, dass jemand, das paranoid sein nicht heißt, dass man nicht doch abgehört wird. Scheiße, Mensch. Entschuldigung, ja, aber mir fällt mir dazu nicht ein, ja. Ich glaube, Europa sollte mal ihre Position gegenüber den USA kräftig überdenken und bevor es zu spät ist, vielleicht nochmal die Reißleine ziehen und hier so als neutral, als wirklich neutraler Faktor auftreten und die wirtschaftlichen Beziehungen, die Sanktionen gegen Russland abschaffen. Ja. Und dann mal sehen, ob die USA auch respektiert, dass ein Land auch neutral sein kann. Ja. Wenn sie das nicht respektieren, dann habe ich nur eine Message an die USA. Ne? Jo, gut. Und zum Schluss, wie immer, noch was Lustiges. Ja, diesmal keinen South Park Clip, keinen South Park Clip. Ja, ich habe noch was viel Lustigeres entdeckt. Wobei, das ist lustig. Dann bleibt einem aber das Lachen im Halse stecken, ja, weil einem dann auf einmal schlagartig bewusst wird, dass das die Wahrheit ist. Und zwar die volle Wahrheit. Ja. Die darf offenbar im Westen nur noch als Satire im Fernsehen oder in den Medien gezeigt werden. Ja. Oder man traut sich nur noch so zu machen. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Eine statische Medienzensur gibt es ja nicht. Ne? Aber man könnte ja Anzeigenkampagnen verlieren oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall bei Extra 3, da gab es ein schönes Video und oder so was heißt ein Video in der Sendung wurde unter anderem der Ukraine-Krieg und der Absturz der MH17 behandelt und ja, kann nur sagen, einfach mal angucken, ne? Und dann vielleicht auch drüber nachdenken, ob das nicht tatsächlich so ist oder nicht, ne? Gut, gut, gut, gut, gut. Also Leute, das war's für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur damit ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rios Wochensicht. Ja. Dort findet ihr dann die Seite dazu oder über Twitter könnt ihr mir eine Nachricht schreiben @Ryo, Ryo. Eine Mail geht auch. ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und auf der Seite zu dem Podcast, da findet ihr die ganzen Links und Informationen und auch den GBG-Key, um die Nachricht, falls ihr mir eine Mail schickt, zu verschlüsseln. Ja. Und die Seite findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. Thenetcasts.com mit S hinten. Sonst landet ihr irgendwo anders da und weiß, wo ihr da landet. Ich weiß nicht. Jo, genau. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!